Ich weiß nicht warum, von Paul Verlaine, aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich weiß nicht warum, von Paul Verlaine. Ich weiß nicht, warum mit so wilder Hast mein finstrer Geist entflieht zum Meer. Und meine Liebe hinterher, die Flügel bebend, wie von Angst erfasst, um all ihr Eigentum, dicht überm Wasser schlägt. Warum? Warum? Seemöwe mit dem langsam schweren Flug, verfolgt sie längs der Woge ihren Weg, wie jene auf und nieder, steil und schräg, in Lüften strauchelnd hinterm Wolkenzug. Seemöwe mit dem langsam schweren Flug, von Sonne trunken und von Freiheit wirr, treibt sie sich taumelnd durch den Raum, und in der Frühe, wenn der Schaum sich färbt mit diamantenem Geflirr, fliegt sie wie blind, in Halbschlaf eingewiegt vom lauen Wind. Zuweilen schreit sie voller Weh und schrill, dass fern im Meer der lotse Drop erbebt, gibt sich den Winden preis, steigt höher, schwebt, bricht sich die Schwingen, sinkt ins Meer und will nochmals empor und schreit, dann weh und schrill. Ich weiß nicht, warum mit so wilder Hast mein bitterer Geist entflieht zum Meer und meine Liebe hinterher, die Flügel bebend, wie von Angst erfasst um all ihr Eigentum, dicht überm Wasser schlägt. Warum? Warum? Ende von Ich weiß nicht warum von Paul Verlaine.